Hi, ist der Tom Belto. Heute bin ich hier zu Gast in der Show vom Highline. Die Sendung heißt Progressive Grooves und dies ist ein Sommer-Special. Für DJs legen auf, ich bin einer davon. Eine Stunde darf ich spielen, die werde ich natürlich voll ausnutzen und gleich von Anfang an ein bisschen mehr Gas geben. Ich wünsche euch viel Spaß, lehnt euch zurück. Bis denn. Thank you. Thank you. We'll be right back. Thank you. We'll be right back. No man.